Elvis hockt mit ausdruckslosem Gesicht am Rande der Objekte, als Pinker Uhu später zurückkommt. Das Halbblut atmet noch schwer. Ich schaffe es nicht mehr. Ich schlüpfte aus dem Schatten der Gravitation, aber konnte ihr nicht mehr den Weg abschneiden. Wer hätte schon gedacht, dass sie uns folgen würde, um uns unsere Pferde zu stehlen? Dann versuchte er sich im Denken. Süße Schreie dringen in sein Gedächtnis. Dort heizen sie sich auf bis zur Rotverschiebung. Nichts von alledem ist Freiheit. Scheiße! Verdammte Scheiße! Elvis verzieht keine Miene. Das wird sie noch bedauern. Doch nun müssen wir zu Fuß zurück in die Stadt. Ich lasse dich allein laufen. Wann kannst du mit einem Pferd für mich zurück sein? Aber Pinker Uhu schüttelt den Kopf. Nein, King, sagt er. Er ist angeschossen, liegt im Graben und betet zum Vater, voller Gerüche. Der wird damit rechnen, dass wir uns neue Pferde besorgen und uns ausruhen. Denn er kann nicht mehr lange im Sattel bleiben. Sie wird ihn bewachen. Immun gegen Irrtum bleiben. So wird das sein. Ich hole ihn mir. Das Nichts von alledem ist Plan. Ich kann länger zu Fuß laufen, als er im Sattel bleiben kann. Für ihn ist es ein Driften im Whiteout. Sie können hier warten, King. Ich hole ihn mir. Dann komme ich mit 4 Pferden zurück. Mit 4 Pferden, King. Bleiben Sie immun, King. Bleiben Sie jetzt immun. Elvis starrte ihn an. Er ist wütend auf Pinker Uhu, denn er gibt ihm die Schuld, dass sie ihre Pferde verloren haben. Doch nun kann Pinker Uhu alles wieder gut machen. Zwar hätte Elvis Jesus Bohne gern selbst getötet. Keine Gnade im schwere Feld. Als passende Antwort wäre außerdem hilfreich, ihm 1 oder 2 in die Fresse zu hauen. Doch dazu hätte er mit Pinker Uhu einige Meilen laufen müssen. Nein, da will er lieber warten und ihm alternativ für Western-Deutschland 3 in die Fresse hauen. Und so nickt er Pinky zu. Seine Kommunikation ist auf dem linken Ohr blind. Ja, geh ihm nach und töte ihn, Pinky. Es fällt Jesus Bohne nach 2 Meilen schwer, sich noch im Sattel zu halten. Er hatte ja eigentlich 5 Wunden, wenn man die Bauchwunde unter dem Rippenbogen zu den Malen an den Händen und Füßen dazuzählt. Und es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch unterwegs ist. Nach 3 Meilen will er absitzen. Doch sie finden keinen guten Platz, von dem aus sie jeden Verfolger sehen können. Erst nach fast 1 weiteren Meile erreichen sie einen bewaldeten Hügel und halten im Schatten der Bäume. Jesus Bohne gleitet stöhnend vom Pferd und legt sich ins Gras. Das tut total gut und er fällt in einen ohnmächtigen Schlaf, denn er ist restlos erledigt. Mary Magdalena aber hebt den Blick zum Himmel und flüstert leise: O Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich jetzt bei ihm sein kann. Pinker Uhu trabt auf der Fährte wie ein Apache. Und Apachen können 100 Meilen laufen, ohne eine längere Rast einzulegen. Abends sitzen sie auf rostigem Federkern und verschlissener Kindheit. Nach weniger als 3 Meilen wird er vorsichtiger. Nun bleibt er nicht mehr auf der Fährte, sondern hält sich abseits von ihr. Eine Fliege döst halbnackt auf einem Baum und stöhnt. Am Rande der Ebene erhebt sich ein bewaldeter Hügel. Über dem Hügel kreisen Vögel, die sich auf Bäumen niederlassen. Dort zerhackt der Vogel Selbdritt, halbnackt die letzte Stille. Pinky sieht auch einige Antilopen zum Hügel hinabziehen, dann aber ganz plötzlich in der Krümmung der Raumzeit abbiegen. Das ist ein einsteinsches Zeichen. Es gibt auch noch andere Zeichen, die ihm verraten, dass dort auf dem bewaldeten Hügel jemand ist. Halbnackt öffnet sich dort nichts. Gar nichts. Er federt den Vogel. Der schreit. Die letzte Stille. Und so weiß er Bescheid. Denn ein angeschossener Mann kann nicht länger im Sattel bleiben. Als es schon fast Abend ist, schnauben die Pferde. Mary Magdalena, welche die letzten 3 Stunden aufmerksam nach Westen spähte, zuckt zusammen. Wie lebt man sich? Ihr Verstand sagt ihr, dass die Pferde wahrscheinlich wegen irgendeines Tieres schnaubten. Aber sie hat plötzlich ein ungutes Gefühl. Und besonders Pinker Uhus Schimmel schnaubt immer wieder und wirkt sehr unruhig. Wittert das Tier seinen Herrn? Der ist nur Sand in einem Spiegel, nur Sand. Ein Werk der Pfählung, eine Parade der Lippen. Sie fragt es sich mit plötzlichem Schrecken. Blutjung ist der Schrecken, blutjung. Doch sie bleibt in der kalten Wanne sitzen, im kalten Stahl und nimmt nur ihren Hut ab, wartet auf den Pathologen und verbirgt in der ihr zugewandten offenen Hutkrone ihre Hand mit dem kleinen Colt und eine Bibel darin. Sie ist nur eine Variante von Aas. Bewegungslos hockt sie neben dem scheinbar noch tief schlafenden Jesusbohne und wartet. Das Aas. Die Dämmerung ist hier oben unter den Bäumen schon intensiver als draußen auf der kleinen Ebene. Sie kaut auf ihrer Zunge, ein Leben lang schon, und macht ihr Bauchfell traurig. Über den Hügeln im Osten geht das Rot der sterbenden Sonne bereits in Violett über. Traurig. Am letzten Halt. Wie lebt man sich? Aus dem Schatten der Bäume schält sich nun eine gebückt vorwärts gleitende Gestalt. Es ist Pinker Uhu. Mary Magdalena erkennt ihn sofort. Pinky hat sein Gewehr im Hüftanschlag. So kommt er näher und näher. Etwa ein halbes Dutzend Schritte vor Mary Magdalena und dem scheinbar schlafenden Jesusbohne bleibt er stehen. Lässig. Trotz sternenklarer Nacht spiegeln sich die Gletscher in den Colt-Trommeln mit minimaler Leuchtdichte. Da seid ihr ja. Uns einfach die Pferde zu stehlen. Ja, das hast du gut gemacht. Was ist mit ihm? Der liegt ja da wie tot. Ich dachte, der wäre unsterblich. Staut sich seine Leber wegen Pfortaderhochdrucks? Hä? Vielleicht stirbt er trotzdem. Erwidert Mary Magdalena. Vielleicht. Lass ihn nur ruhig liegen. Der kann Elvis nichts mehr tun. Konkret, nimm eure Pferde und hau ab. Zieh die Vorhänge in deinem Kopf zu und lass dir in Ruhe die Wimpern straffen. Sei kokett. Aber was denkst du? Sagt Pinky und grinst. Ich bin Elvis, Gotteskrieger. Und ich bringe meine Fleischbeute zu ihm. Er wird sich darüber freuen und mir eine gute Prämie zahlen. Eine neue App auf meinen Coltgriff tätowieren. Unantastbar geloadet. Ich werde Jesus quer über seinem Pferd zu Al schaffen. In seine goldene Vitrine. Du aber solltest dich gut mit mir stellen. Dann lasse ich dich vielleicht laufen, Süße. Ich wollte schon immer eine wie dich haben. Als Al dich bei sich auf der Ranch hatte, Da kämpften Models dort mit Schürzen und Spiegeln. Charmant. Aber ich war nur scharf auf dich. Süße. Er kommt nicht weiter. Was er auch sagen wollte, er kann es nicht mehr. Worte wie diese, Worte wie jene. Denn sie schießt durch den Hut, durch die Judasbriefe und trifft ihn gut. Einmal, zweimal, dreimal. Die Kugeln stoßen ihn zurück. Er drückt sein Gewehr ab, das er immer noch im Hüftanschlag hielt, doch seine Kugeln bleiben in der Genesis stecken. Getroffen taumelt er zurück, schwankt, brüllt dann wild und geht zu Boden. Noch einmal möchte er hochkommen, doch er versucht es vergebens. Dann erschlafft alles in ihm. Mary Magdalena hört sein Ausatmen. Er ist tot, denkt sie. Nicht schuldig, denkt sie. Ich bin nicht schuldig. Und spuckt. Lässig. Lässig. Und sie fragt sich im selben Augenblick, wo Elvis wohl ist. Kam er mit Pinker Uhu? Wird er im nächsten Moment schon von irgendwoher schießen? Beginnt eine lebenslange Hysterie? Lebenslang? Doch nichts rührt sich. Das Echo der Schüsse verhallte in der Ferne und das Gekreische der Vögel im Wald verklang. Im Kinderbuch werden intrauterine Märchen gelesen. Über dem Saloon, in der kleinen Stadt. Es ist sehr still. Sie hört Jesus erwachen, denn sein tiefes Atmen verändert sich. Dann klingt seine heisere Stimme wie am Telefon. Was ist? Waren das Schüsse? Bist du bei mir, Mary? Oder träumte ich das nur? Ich bin bei dir, erwidert sie. Und soeben habe ich Pinker Uhu getötet. Ich weiß aber nicht, ob er allein kam. Er erhebt sich schwankend und wischt mit einer Hand über sein Gesicht. Eine Weile verharrt er und denkt nach. Die Blätter haben symmetrische Abdrücke von Blättern auf seinem Gesicht hinterlassen. Lebenslang. Dann hört sie ihn sagen, nein. Er hat Pinker Uhu geschickt, um uns die Pferde wieder abzunehmen. Der wartet irgendwo auf sein Pferd. Aber wenn es Tag ist, werde ich ihn suchen. Mir geht es jetzt schon viel besser. Sie möchte ihm die letzten Worte gern glauben, doch als sie zu ihm tritt und ihm die Stirn fühlt, merkt sie das Fieber. Es wachsen ihm selbst unähnlich Flügel aus Chitin und Pathologien im Schädel. Leg dich wieder hin, verlangt sie. Die Nacht bricht erst an und sie wird noch viele Stunden dauern. Ruhe dich aus und häute dich rechtzeitig. Sie trägt eine bedauerliche Hysterie in ihrem tüchtigen Ich. Lebenslang. Die Nacht wird auch für Elvis lebenslang. Er hockt die meiste Zeit auf einem großen Stein. Aber als es dann kühler wird, beginnt er hin und her zu wandern. Pinker Uhu kommt nicht zurück, obwohl Stunde um Stunde vergeht. Er beginnt, seine eigenen Mandeln zu essen. Das hatte er schon lange vorgehabt. Als der Morgen graut, da glaubt Elvis, dass Pinker Uhu nicht mehr mit den Pferden zurückkommen wird. Wahrscheinlich wird er damit rechnen müssen, dass dieser Jesus Bohne kommt, um ihn zu töten. Soll er die Flucht ergreifen? Möglichst schnell nach Nutellami zu gelangen versuchen? Oder Briefe des Paulus aus dem Amygdala schreiben? In etwa 3 Stunden könnte er dort sein, wenn er diese beschissenen Briefe vergisst. Er stellt sich vor, wie es wohl wäre, wenn er dort staubig und schwitzend in seinen Cowboy-Stiefeln ankommen würde. Das wäre wie Schneefall auf der Moräne und dunkles Öl würde seinen silbernen Colt verdecken. Es wäre sein Untergang. Es müsste den Leuten vorkommen, als wäre ein Denkmal vom Sockel gefallen. Also muss er bleiben und auf Jesus warten. Sein Blutschwamm würde zerbersten und sein Temporallappen autistisch. Scheiße, Scheiße! Nein! Er kann als stolzer King nicht geschlagen zurückkehren und sich in den Schutz seiner Männer begeben. Als die ersten Sonnenstrahlen im Osten über die heiligen Hügel blitzen, da sieht er sie kommen. Jesus Bohne und Mary Magdalena Magdala. Er denkt, jetzt will sie mich sterben sehen. Und es wird ihr eine Entschädigung sein für das, was ich hier antat. Jetzt will sie triumphieren. Doch dann tritt er vor, sodass ihn die beiden Reiter sehen können, und rückt seinen Revolver zurecht. Jesus Bohne hält an, rutscht aus dem Sattel, und als er sich vom Pferd wegdreht, da ist in Elvis ein wenig Hoffnung. Denn er sieht, wie sehr Jesus hinkt und wie sein Revolverarm kraftlos in einer Schlinge quer vor der Brust liegt. Das Hämatom an seinem Kopf, eine Gnade. Jesus hat Kot im Hosenbund stecken und seinen Colt, weil sein Holster für die andere Seite nicht geeignet ist und er ein Bett im Mohnfeld zum Erleichtern sucht. Hinkend und stinkend kommt Jesus näher. Sie reden kein Wort miteinander, sondern beginnen gleichzeitig zu schießen, indes Jesus immer noch Schritt für Schritt näher kommt. Aber Elvis schießt zweimal daneben, denn die Entfernung ist noch sehr weit. Und Jesus wirkt wie ein auferstandener Geist in der Quantenwelt. Im Radio haben sie gesagt, Jesus ist mit der anderen Hand nicht so gut. Auch er verfehlt Al zweimal. Doch seine dritte Kugel trifft den King ins Herz. Er hält inne und atmet langsam aus. Dann wendet er sich um, denn Mary Magdalena bringt ihm das Pferd. Die Krone der Schöpfung. Eine saure Lake aus Stammhirn und Hefepilzen. Der Introitus schwarz von dunklen Ausscheidungen, am Gesäß rektaler Schleim, der beim Reiten stört. Als Jesus im Sattel sitzt, fragt sie, »Und nun? Abmarsch. Keine Gnade«, sagt er. »Es wird alles anders werden.« Er mischt Mohn, schreibt getröstet im Galopp wortfreie Verse, kratzt eine Melodie in die Schellackplatte, beizt die Haut der Pferde, seine Nahrung und horcht der Melodie des Westens. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und Ende.